dann glüht noch die Asche, dann brennen die Kerzen, dann läuten die Glocken, dann flattern die Fahnen, dann flammen die Herzen, dann leuchten die Augen, dann tönen die Lieder durch Solstentor hallend. Dann stampfen Kolonnen, dann lodern die Fackeln, dann knallen die Fahnen, dann dröhnen die Lieder, dann brennen die Scheite, dann brennen die Bücher, dann brennen die Häuser, dann brennen die Menschen. Danse allemande, danse allemande, danse allemande, danse allemande, danse allemande. Und durch Lübeck tanzt wieder der Tod. Dann fallen die Feuer vom brennenden Himmel, dann schlagen aus den sieben Türmen die Flammen, dann lodern die Brände in Häusern und Hallen, dann sprühen die Funken, dann bersten die Glocken. Verkohlt sind die Fahnen, dann flackern die Kerzen in Fensterhöhlen, dann knistern die Fackeln in Kellern und Köpfen, dann brennen die Augen durchs Holstentor hinken, die Sänger in Lumpen. Danse allemande, danse allemande, danse. Danse allemande, danse allemande, danse allemande. Und durch Lübeck tanzt wieder der Tod. Dann glüht noch die Asche, dann flackert die Hoffnung, dann brennen die Kerzen. Und dann klingen die Lieder, dann blühen die Geschäfte in Häusern und Hallen, dann leuchten die Augen, dann dröhnen die Glocken. Dann flattern die Fahnen, dann flammen die Herzen, dann lodern die Fackeln, dann lodern die Brände, dann brennen die Kerzen. Dann singen die Pfaffen, dann schreitet die Unschuld durchs Holstentor hallend. Danse allemande, danse allemande, danse.